Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen in der 13. Etage, bei der Etage 13 mit mir, Bastian Richelzagen und dem lieben Steffen. Steffen, melde dich doch mal. Hallo. Das reicht schon für den restlichen Podcast, mehr werden wir heute nicht von ihm hören. Ich gebe ja hier nur meinen Namen. Den guten Namen, für den man mit seinem Onko-Kaffee steht und anderen Kaffee, den es natürlich gibt. Nesquik, um wieder mal ein paar Witze rauszuholen. Richtig. Nee, ich stelle mal ganz kurz unseren Podcast vor, Steffen, und dann stellen wir uns gegenseitig nochmal vor. Also, falls du mich noch nicht kennst, wildfremde Leute bei diesem Chat-Roulette. Ja. Was ich von Steffen schon gesehen habe, wollt ihr gar nicht wissen. Es ist auf jeden Fall so, mit der Etage 13 haben wir uns gedacht, die Etage 13 ist im Hotel, das Stockwerk in den USA zum Beispiel, was gerne mal ausgelassen wird. Warum? Weil die Leute natürlich Angst haben, dass es Unglück bringt, wenn man in die 13. Etage fährt. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, die 13. Etage ist sowas Ominöses, ist etwas, was kennt nicht jeder. Und das werden wir euch jetzt bieten. Und zwar, und da kommt ein gutes Stichwort für dich, Steffen, alles außer Comics, könnte man fast sagen. Warum alles außer Comics, wird uns Steffen jetzt kurz erklären. Deswegen, weil wir beide im Grunde schon jeder einen Comic-Podcast für sich haben. Also der Basti hat der Comiker YouTube-Channel und ich habe meine Comic-Cookies. Und da reden wir eigentlich schon genug über Comics. Also das muss jetzt hier nicht unbedingt auch nochmal sein. Genau. Es kann gut vorkommen, dass so Comics am Rande nochmal gestreift werden. Mhm. Aber hauptsächlich reden wir über Filme, Games, lustige Sachen, die man zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, worüber wir vielleicht auch noch irgendwann in diesem Podcast sprechen können. Ist ja auch gar nicht so lange her. Ich darf erwähnen, mein lustigstes Geschenk, weil alle Leute wissen, dass ich gerne Comics lese, war eine Green Lantern-Mütze, die zeigen, viel zu eng ist. Zeigen. Gerade nicht in der Nähe. Vergiss es. Nicht da. Vergiss es. Sonst gerne. Ich liefere ein Foto für euch nach. Was ist dein Lieblingsgeschenk gewesen? Das ist eine gute Frage. Per Anhalter durch die Galaxis als Blu-ray. Sehr schön. Der erste Teil. Da könnten wir auch mal gut drüber reden. Aber wir haben ein. Aber natürlich auch noch eine Goofy-Uhr. Ich bin total überrascht, dass du was von Goofy kriegst. Aber zu Steffen werden wir auch am Ende der Sendung ein bisschen mehr erfahren. Das weiß er nämlich noch gar nicht. Zum Schluss werden wir ihn nämlich noch knackig durchrösten mit einem kleinen Spiel. So viel dazu gesagt. Und da wir uns lange nicht aufhalten wollen, fangen wir auch direkt mit dem ersten Thema an. Wir gehen nämlich bei uns in den Filmbereich. Und Steffen, ganz einfach gesagt, über den Film darf ich nämlich eigentlich gar nicht sprechen, denn das ist die erste Regel dieses Films. Ja, dann dürft man ja gar nicht drüber sprechen. Niemand redet über den Fight Club. Ja, und die zweite Regel ist. Film. Und die zweite Regel ist, niemand redet über den Fight Club. Das ist korrekt. Deswegen gehen wir jetzt auch zum nächsten Thema, was mir mehr am Herzen liegt, nämlich Games. Nein. Wir reden natürlich gerne über den Fight Club. Du hast den Film mitgebracht, Steffen. Erklär doch mal, warum. Weil ich nicht drüber reden muss. Du musst mal drüber reden. Hat es mir in der Therapie geholfen, den Fight Club zu gucken? Ja, also der Fight Club-Film ist halt. Oh, mein Mikro ist gerade runtergefallen. Das hier, Etage 13, ist Professionalität in Höchstform. Ja. Wir sitzen ja auch zufällig nur gerade in einem Kellerloch an zwei verschiedenen Orten. Psst. Also warum habe ich den Film mitgebracht? Weil ich selbst überrascht war, was für ein Film das eigentlich ist, weil. Wenn jetzt mal nur den Titel nimmt, Fight Club, dann assoziierst du erstmal einen Kampffilm oder irgendwas damit. Und das ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Also eigentlich nicht hauptsächlich auf jeden Fall. Ja. Aber bevor es dazu kommt, Steffen, muss ich kurz noch eine offizielle Sache durchgeben. Meine Damen und Herren, die folgenden Sätze von Steffen Liebschner und Bastian Richelzahn könnten Spoiler enthalten. Wenn Sie nicht möchten, dass Sie jetzt weiterhin an diesem Podcast teilnehmen, dann machen Sie jetzt kurz Ihr Umfanggerät aus und springen zur nächsten Kategorie. Jetzt kommt eine Spoilerwarnung. Ja, wir sprechen nämlich jetzt Meinst über Meinst du, das alles. Hat jemand verstanden? Ich hoffe doch, weil ich habe nämlich eine Spoilerwarnung. Ich darf ja nicht die Spoilerwarnung spoilern, verstehst du? Peter? Richtig. Egal. Richtig. Wir möchten über Fight Club reden. Der ist ja auch schon was älter. Und der Steffen war so aufgeregt, dass er gesagt hat, ich kann nicht über den Film reden, ohne zu spoilern. Deswegen, Steffen, wichtigster Spoiler jetzt! Es geht um eine gespaltene Persönlichkeit. Gut, dass ich also, den Film nicht gesehen habe. Mindestens um eine. Es gibt im Internet diverse Gerüchte, dass es sich um mehrere gespaltene Persönlichkeiten sogar dreht. Mhm. Ja, mhm. Jetzt haben wir so toll angefangen mit Fight Club. Wir haben noch nicht mal die Handlungen erzählt. Sonst was haben wir aber das Nein. wichtigste Geheimnis durchgegeben. Das ist so, als würden wir bei Sixth Sense, jetzt kommt eine Spoilerwarnung von Stefan Liebner und Bastian Richel sagen. Das wäre so, als würden wir bei Sixth Sense sagen, dass alle Leute da tot sind, was ja nicht sein muss. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass der Fight Club, der Film, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen, es geht um die Hauptfigur, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, aber ich weiß natürlich den Namen von der Hauptfigur Nummer 2, das ist nämlich Tyler Durden. Ja. Und die erste Figur, es ist wie beim letzten Mal, oder? Wir haben das schon mal durchgesprochen und beide wussten nicht die Figur und du weißt es immer noch nicht, oder? Nee. Ja. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, während ich schwalle, so zu tun, als würdest du so aus deinem Gedächtnis rauskramen, aus deinem rechteckigen Gedächtnis mit einem Apfel drauf. Ja. Es geht nämlich darum, dass diese Hauptfigur zuallererst in eine Therapiegruppe geht, weil das Leben dieser Hauptfigur ist wirklich, ja, gelangweilt. Ganz schön finde ich vor allem, wie dargestellt wird, dass er in so einer Regelmäßigkeit gefangen wird, nämlich sein ganzes Haus ist eingerichtet wie bei einem schwedischen Möbelkonzern, nämlich bei IKEA. Und das wird auch noch so katalogartig dargestellt, dass du merkst so, okay, sein Leben ist aus dem Katalog. Ja, weißt du's? Der hat keinen Namen. Ohne Mist. Hier steht Besetzung Edward Norton, Protagonist, Erzähler. Vielleicht heißt er ja auch mit Vornamen Protagonist und mit Nachnamen Erzähler. Der namenlose Protagonist. Jetzt deswegen echt? Kann uns der Name nicht einfallen, weil es gibt keinen. Krass. Die haben noch nicht mal einen Namen für den Typen gehabt. Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist eigentlich, wenn man das jetzt weiß, vor dem Hintergrund ist es eigentlich noch witziger. Es ist noch sehr viel witziger. Okay, ich mach kurz noch, wie es weitergeht. Ja. Und in dieser Therapiegruppe trifft er auf ein paar Menschen und es verläuft sich dann noch so ein bisschen in dieser Therapiegruppe, bis es irgendwann so weit ist, dass er halt im Flugzeug auf Tyler Durden, das genaue Gegenteil von ihm, also er ist sehr ein ruhiger, zurückgezogener, frustrierter Mensch und Tyler Durden ist halt genau das Gegenteil. Meinst du, wie wir beide? Ja. Steffen ist Tyler Durden und ich habe keinen Namen. Nein, ich bin ganz ruhig. Ich bin auch total ruhig. Und entspannt. Und beide zusammen gründen dann sozusagen diesen Fight Club. Und in diesem Fight Club geht es darum, dass man erstmal so ein bisschen auf die Umme kriegt, aber das entwickelt sich immer weiter. Und ich finde, Steffen, da könntest du noch ein bisschen ansetzen. Du hast ja auch schon gespoilert. Jetzt kannst du den Leuten auch den ganzen Film erzählen. Ja, du hast dich das letzte Mal, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, so ein bisschen an der Seife aufgegeilt. Was ich halt... Ey! Ja, Basti also steht bitte. Auf Seife. Ja, von dicken Leuten. Ich mache meine eigene Seife, so sieht's aus. Was ich natürlich viel, viel witziger finde, ist der Moment, als er ihm erzählt, er war auch schon Filmvorführer. Filmvorführer, genau. Und er hat sich immer den Spaß gemacht, weil die müssen ja auch die Filme so ein bisschen zurechtschneiden auf das jeweilige Kino. Er hat sich den Spaß gemacht, in Kinderfilmen immer mal so einen kleinen Penis explizit einzubauen. Also so eine Millisekunde. Also man sieht ihn eigentlich nicht, aber man nimmt wahr, dass da jetzt irgendwas war. Okay. Und dieses Prinzip nehmen sie auch auf den Film. Das wenden sie da immer wieder an. Genau. Ne? Gut, ich geil mich an Seife auf, du an Penissen, das ist ja auch okay. Nein, nicht an dem Penis, sondern an dem Moment, an dem offensichtlich Tyler Durden entsteht. Weißt du, wann das war? Nee, das kannst du mir erklären. Also er spricht in einer Szene mit seinem Arzt, ich meine, das ist im Krankenhaus oder in der Praxis oder irgendwo, und da flackert hinter dem Arzt für eine Millisekunde irgendwas auf. Und ich hatte das beim ersten Mal gucken tatsächlich mitbekommen, aber ich habe das halt auf irgendwas Filmfehler oder irgendwie so einen blinden Fleck gibt's ja ab und an mal da drin. Hab dann halt sowas vermutet. Und dann erzählte er ja praktisch im Flugzeug oder später, ich weiß gar nicht mehr wann genau das war, dass er diesen Trick angewandt hat. Und ganz am Ende des Films gibt's dann nochmal eine Szene, wo halt tatsächlich ein kleiner Penis auftaucht. Und dann habe ich halt nochmal an die Stelle zurückgespult, weil ich gucken wollte, ob da vielleicht nicht auch schon irgendwas versteckt war. Und tatsächlich war das die Szene, wo offensichtlich Tyler Durden entsteht, weil er ist es, der kurz aufblitzt. Ja, ich meine, wenn man, das ist ja das Schöne in diesem Film, sind wirklich sehr viele krasse Sachen verbaut. Und wenn man ihn das zweite Mal schaut, ich habe ihn jetzt auch nach langer Zeit vor ein paar Tagen halt auch geschaut, dann merkt man wirklich, dass wirklich diese kleinen Filmschnipsel im Film überall drin mal vorkommen und halt auch sehr viele andere kleine Anekdotensachen, wo man nachher denkt, so, das ist schon krass gemacht, wenn so ein, wenn so ein Film ein großes Gesamtkunstwerk ist, wo man nicht nur den Film als solches sehen kann, sondern noch sehr viele kleine Sachen nebenher entdecken kann. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit Tomb Raider, dem Spiel, dem ersten. Man kann entweder die ganze Zeit irgendwelche Leute abknallen und sich von da nach da hangeln, aber dann gibt es auch noch diese versteckten Schätze und dann kommt dieser tolle Ton bei Tomb Raider, wenn du irgendwas gefunden hast. Nö, nö, nö, nö. So wie bei Zelda, wenn eine Truhe aufgeht. Da, da, da, da. Und so ist es bei diesem Film so ein bisschen. Wenn man das rausfindet, hat man auch dieses Da-da-da-da-Gefühl und denkt sich, cool. Das hat wieder, das, natürlich hat man früher, als man den als erstes gesehen hat und dann rausgefunden hat, hat natürlich jeder gedacht, boah, das hat ja keiner rausgefunden, aber das geht ja heutzutage schon gar nicht mehr. Ja. Mit diesem furchtbaren Internet. Ja. Ja, und wie gesagt, da gibt's dann halt auch die Theorie, dass nicht nur Tyler Durden eine gespaltene oder eine weitere Persönlichkeit von dem namenlosen Protagonisten ist, sondern auch eventuell die nette Dame, die da immer mal wieder auftaucht. Oder eventuell auch der. Ja, jetzt kommen die Namen schon wieder. also die Dame, klar, das ist hier Mala Singer gewesen, genau. Genau. Oder mit einem Blick auf IMDb haben wir es auf jeden Fall gesehen. Nee, Wikipedia. Entschuldigung. Oder Bob, ne? Der von Meatloaf gespielt wird. Hervorragend. Ja, mit den Frauenbrüsten, sehr hübsch. Dabei ist das so eine andere Realität. Verdammt. Ja, also da gibt's halt auch Theorien, dass die Charaktere auch gespaltene Persönlichkeiten oder weitere Persönlichkeiten. Bei der Dame habe ich mir das schon lange, also bei Bob habe ich jetzt nicht lange gedacht, bei der Frau hatte ich mir das eigentlich auch schon öfters gedacht. Wenn man sich den Film halt dann mal anschaut und man sieht, wie die zum Beispiel alle in einem Haus sind und der eine mal rausgeht, wenn der andere kommt und sonst irgendwas, ist das schon ziemlich gut gemacht. Jetzt haben wir natürlich ziemlich viele gespoilert und ziemlich viel von der Handlung wiedergegeben. Sie kommt einmal ziemlich, aber egal. Genau, also wir wollen jetzt nicht den ganzen Film nacherzählen, weil dann haben wir wirklich alle verloren, die jedenfalls den Film nicht gehört haben. Ich möchte noch einen Kern zum Schluss eine kleine Abschlussempfehlung geben. Warum ich mir den gerne angeguckt habe, ist auf jeden Fall, es ist nicht nur ein Film über sich gegenseitig auf die Glocke hauen, sondern es ist ein sehr guter, wendungsreicher Film, der nicht nur von seiner Wendung lebt, sondern auch der sehr viele kleine versteckte Sachen hat. Und der Stil des Films ist eigentlich sehr toll. Ich kann ihn deswegen auch nur jedem empfehlen, natürlich jedem älteren Semesters, weil Kindern würde ich ihn dann wieder weniger empfehlen. Dafür sind manchmal zu harte Sachen drin, manchmal so nicht. Ja. Ja, du willst es wieder anders, oder was? Du würdest dringend mal den Kleinen empfehlen. Ja. Für die ganze Familie. Ja. Genau. Kinder, wenn ihr wissen wollt, die Geschichte mit 101 Dalmatiner, wo dann war das glaube ich 101 Dalmatiner oder 102 Dalmatiner und der Filmvorführer hatte aus Versehen Hannibal eingelegt oder so. Echt ohne Scheiß? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist, aber die Geschichte gibt's jedenfalls. Ja. Aber man müsste doch eigentlich schnell auf die Idee kommen sein, dass das nicht 101 Dalmatiner ist. Also eigentlich schon, aber es war, glaube ich, der Realfilm sogar. Also von daher. Kann sein, dass bei dem Hannibal Lecter-Film auch Dalmatiner vorkam, aber nicht lange. Naja, egal. verlassen wir doch einfach mal den Fight Club, weil drüber sprechen durften wir eh nicht die ganze Zeit. Haben wir auch bravourös getan. Aber vielleicht noch einen kurzen Abschlusssatz von dir. Warum empfiehlst du Fight Club, lieber Steffen? Genau deswegen, weil es halt kein reiner Prügelfilm ist, sondern durchaus ein sehr durchdachter Film, der Spaß macht. Und da gibt's viel zu entdecken. Genau, und sind wir ja noch gar nicht. Ich wollte jetzt eine geile Überleitung basteln. Ja. Das funktioniert leider nicht, weil das nächste wird der Steffen weniger kennen. Vielleicht hören wir ihn auch die nächsten 5 Minuten gar nicht mehr, nur so ein kleines Schnarchgeräusch. Denn wir gehen vom Film, in dem man sich gegenseitig auf die Umme haut, mal ein Stückchen weiter. Denn jetzt haut man sich gegenseitig mit seinen Monster-Tentakeln und Maschinengewehren auf den Kopf. Tentakel. Tentakel, das freut ihn. Gehen wir nämlich jetzt zu StarCraft, Heart of the Swarm. Die meisten Game-Nerds werden natürlich jetzt sagen, der Teil ist ja schon urig alt. Warum stellt ihr den auch auch vor. Ach, das liegt einfach daran. Basti, ich sag mal, kannst du nichts Aktuelleres raussuchen? Da weißt du auch so gut Bescheid. Du bist noch bei Mensch ärgere dich nicht stehen geblieben. Und zwar die Online-Edition. Ich spiele mit demnächst tatsächlich, ja. So. Ja. Und bei StarCraft ist es auf jeden Fall so, dass im nächsten Jahr die nächste und letzte Erweiterung kommt, nämlich Legacy of the Void. Aber ich erkläre ganz kurz, worum es bei StarCraft geht. Viele kennen ja Warcraft vom Namen her. Das sind Orks gegen Menschen. Bei StarCraft sind es drei Rassen sozusagen gegeneinander. Das sind die Terraner, die Zergs und die Protoss. Das klingt alles schon sehr Science-Fiction-lastig. Mhm. In dem Hauptspiel Wings of Liberty durfte man die Terraner spielen, also die Menschen. Und in der Handlung ging es eigentlich darum, dass der Terraner Jim Raynor, also die Spiele bauen auch aufeinander auf, wenn man StarCraft 2 spielt, sollte man vielleicht auch 1 gespielt haben, was ich übrigens nicht gemacht habe, versucht der Jim Raynor von den Menschen, die Kerrigan, die im ersten StarCraft sozusagen von den Menschen verraten worden ist, an die Zerg, die jetzt zu einer Zerg-Königin geworden ist, wieder zu retten. Das klang jetzt sehr kompliziert, aber ich erkläre es nochmal einfach, ganz einfach erklärt. Typ will Frau retten von böser Alien-Rasse, weil sie selber auch Alien geworden ist. Ja, Steffen zeigt gerade auf. Ist wahrscheinlich absolut bescheuert. Aber ja. Die Zerg habe ich das letzte Mal gerufen, als ich zu viel Punsch getrunken hatte. Ja, absolut bescheuert. Zerg! Sehr schön. Auch mal ein wichtiger Kommentar zu diesem Spiel. So sind wahrscheinlich auch die Blizzard-Mitarbeiter auf dieses Spiel gekommen. Na, habt ihr eine Idee für ein Dings? Wir haben gerade Weihnachtsfeier. Zerg! Ah ja, gute Idee. Gute Alien-Rasse. Und Protoss hatten sie denn, als sie alle Diarrhoe hatten? Protoss! Auf jeden Fall verlassen wir dieses Niveau doch wieder ein bisschen. Im zweiten Teil geht's darum. Da kann ich jetzt auch direkt wieder spoilern. Wer den ersten Teil nicht gespielt, den zweiten Teil nicht gespielt haben sollte, die Originalkampagne sollte jetzt ganz kurz weghören. Denn Kerrigan, die Monster-Alien-Tante, wurde gerettet von Jim Raynor und will jetzt ja in diesem zweiten Teil Rache nehmen an den Menschen, der sie sozusagen verraten hat, und für die Rache tut sie alles. Und vor allem darfst du in StarCraft Heart of the Swarm darfst du auch noch diese besagten Zerg spielen. Vorher hast du die Menschen gespielt. Die Zerg, was ist das? Zerg sind im Endeffekt die Leute, die bei Wikipedia arbeiten, nämlich eine Schwarmintelligenz. Und diese Schwarmintelligenz wird ganz anders gesteuert. Und das ist das Tolle an StarCraft 2 allgemein. Ich habe immer, also das ist ganz kurz als Empfehlung von mir, der Steffen kann dann nachher nochmal erklären, wie die Leute auf den Namen Menschen gekommen sind nach Zerg und Protoss. Ist nämlich auf jeden Fall so, dass StarCraft bei jeder Kampagne, die da rauskommt, eigentlich immer was zu bieten hat. Die Story ist einigermaßen okay, aber die Inszenierung ist wie bei Blizzard immer total top, und dadurch, dass ich jetzt die Zerg spielen durfte in diesem zweiten Erweiterungsteil, weiß ich jetzt auch, wie man diese Rasse spielt und kann vielleicht sogar mal gewinnen. Also jedenfalls, wenn ich die KI auf leicht stelle und denen ganz viel Handicap gebe, dann gewinne ich auf jeden Fall. Ich bin nämlich kein sonderlich guter Strategiespieler. Das zu StarCraft Heart of the Swarm. Steffen, noch einen letzten Satz. Warum empfiehlst du den Leuten StarCraft Heart of the Swarm? Zack. Zack, dankeschön. Und damit sind wir auch schon soweit. Steffen, wir haben ja jetzt Anfang 2015. Eigentlich haben wir ja letztes Jahr an Weihnachten ganz viele Wünsche, ne, erfüllt haben dürfen. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, du hast einen Goofy bekommen, den 100. in deiner Sammlung. Ich habe einen Green Lantern bekommen, eine Mütze, weil ich gerne Green Lantern habe. Ich auch. Warum auch immer. Siehst du? Hättest auch gerne Mütze. Ja. Die wird ja genauso wenig passen wie mir, weil die ist nämlich zu eng. Die ist nämlich von der Größe her wirklich so, dass hier so ein bisschen der Kopf abgetrennt wird, wenn du sie aufhast. Aber nicht schlimm. Ich habe mir etwas überlegt, Steffen, für das Jahr 2015. Ich höre mir immer viele Nachrichten auch Anfang des Jahres an, wie schlimm es wieder auch dieses Jahr werden wird. Das passiert, das passiert. Und auch im Nerd-Bereich habe ich so das Gefühl, wir müssen mal ein bisschen mehr das haben wollen, was wir uns gerne wünschen würden. Und da habe ich mir überlegt, wir basteln uns zusammen eine kleine Kategorie und die nennen wir einfach Wunsch-News. Und das kommt nämlich jetzt auch. Hier sind nämlich die Wunsch-News. Die Wunsch-News des Jahres. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Damit sind wir auch schon im Wunsch-News-Studio und ich gehe jetzt in meine Nachrichtensprecherstimme über. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei den Wunsch-News. Hier sind unsere Wünsche für das Jahr 2015, Steffen. Ich wünsche mir einen Film mit Johnny Depp, in dem er nicht eine weitere Variation von Jack Sparrow spielen wird. Guter Wunsch. Mein weiterer Wunsch, Nummer 2, wäre in dem Fall, dass von Hearthstone, dem Online-Kartenspiel, endlich ein richtiges Kartenspiel rauskommt, damit uns Blizzard noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Ich wünsche mir hingegen, dass George R. R. Martin auf eine Weltreise gehen wird und nicht weiter irgendwelche Bücher schreibt. Ja, bitte schreiben Sie in die Kommentare jetzt. Nummer 4. Nach dem Goat, dem tollen Ziegensimulator, dem Tree-Simulator, dem Stone-Simulator und dem Bread-Simulator wünsche ich mir ab sofort einen Let's-Player-Simulator, in dem gezeigt wird, wie ein Typ vor einem Bildschirm sitzt und spielt. Und den darf ich spielen. Und ich bin ein großer Goofy-Fan und als solcher sage ich, wer ist dem Goofy sehr ähnlich? Jaja Binks. Und der soll eine große Rolle in dem nächsten Star Wars-Film spielen. Vielen Dank. Das waren die Wunschnews für 2015. Wir bedanken uns bis zum nächsten Monat. Die Wunschnews des Jahres. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja, Steffen. Shitstorm. Also ich würde sagen, und für unseren Kommentarbereich ist auf jeden Fall schon mal besorgt. Ich habe auch schon unsere ersten Taggings, die werden heißen Jar Jar Binks in Star Wars 7 und George R. R. Martin macht Weltreise statt Bücher zu schreiben. Damit wären wir doch schon auf Platz 1 der meistgehassten Leute. Wir kommen zurück, denn jetzt kommt etwas, wovon ich keine Ahnung habe und ich mich vielleicht mal 10 Minuten lang hinten hinlegen kann. Denn du hast mir einen Film mitgebracht, der hat viel, ich suche das Wort, es ist glamourös, ein anderes Wort für glamourös, er hat viel... Prestige. Na, Steffen? Prestige. Ist der mit Hugh Jackman? Ja. Siehst du, das habe ich nämlich im Kopf behalten. Ist der für einen Oscar nominiert gewesen? Ist der für einen Oscar nominiert gewesen? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, also wenn ich die Oscar-Jury wäre, dann sicherlich. Ja. Okay. Ich habe eine feuchte Aussprache. Stelle ich gerade fest. Egal. Macht nichts. Ich würde sagen, wenn du noch trocken bist. The Prestige, oder eigentlich im Deutschen nur Prestige, Meister der Magie, ist ein Film. Kann man auch mal so stehen lassen. Super, also das ist meine Zusammenfassung, die lohnt sich. Nein, also wie du schon sagtest, spielt Hugh Jackman mit und Christian Bale. Deswegen wurde der Film im Vorfeld so schon ein bisschen gehypt unter den Superhelden-Fans natürlich als... Batman trifft auf Wolverine. Ja, aber, ist das übrigens ein Film? Darf ich mal fragen, ist das ein Film? Ich glaube, das ist ein Film, ja. Ja, danke, danke. So, und es geht also um diese beiden, ich sag jetzt mal Magier, aber im Sinne von Illusionisten. Ja. Also die haben jetzt keine tatsächlichen magischen Kräfte, sondern lernen beide bei einem älteren Magier ihre Merlin. Ersten Tricks. Nee, nicht Merlin. Okay, hätte sein können. Das spielt übrigens von Michael Caine, der ältere Magier. Und dann machen sich beide im Grunde selbstständig mit ihren eigenen Bühnenshows. Und versuchen sich dabei immer so ein bisschen zu übertreffen. Und der Magier von Christian Bale, gespielt, schafft es dann, eine neue Nummer aufs Parkett zu bringen, namens der bewegte Mann. Die funktioniert so, also er geht durch eine Tür durch, verschwindet. Auf der anderen Seite der Bühne steht eine Tür im Raum und durch diese tritt er wieder hindurch. Also er ist praktisch, hat sich durch den Raum bewegt. Das ist die Illusion. Okay. Der Magier, der gespielt wird von... Na? Christian Bale? Nee, der andere. Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman. Versucht halt als hinter den Trick zu kommen. War doch jetzt nur eine Frage, ob ich aufpasse. Du wusstest das eigentlich. Du fragst ja nur, ob ich aufpasse. Spoilerwarnung. Also er versucht. Oh. Ich möchte das dazu sagen, weil es kann passieren, dass ich da zu viel sag. Ja. Jetzt kommt eine Spoilerwarnung von Steffen Liebner, was da richtig sagen muss. Ja, also er versucht halt die ganze Zeit rauszufinden, wie funktioniert das. Und er versucht sich dann halt verschiedene Tricks zu bedienen. Also er findet einen Darsteller zum Beispiel, der ihm sehr, sehr ähnlich sieht. Und merkt aber dann jetzt, kriegt der den Applaus auf der Bühne und er verschwindet ja quasi unter der Bühne vor der Nummer oder während der Nummer und kriegt halt keinen Applaus mehr ab, ja. Und ein nächster Trick oder eine nächste Variante ist ziemlich makaber. Die möchte ich eigentlich gar nicht verraten an der Stelle. Es ist nur so viel verraten, dass hier gerade ein Flugzeug drüber fliegt. Hey, und, vielleicht auch eine Illusion von Hugh Jackman. Und dass Elektrizität damit zu tun hat. Nikola Tesla, gespielt von David Bowie, hat eine zentrale... Echt jetzt? Sehr gut, wirklich. Also sehr, sehr gut. Sehr, die Illusion sehr ist, er kann schauspielen. Er kann schauspielern. Banause, hey, Banause. Guck dir den Film mal an. Ja, ja, okay. Dann können wir weiterreden. Sind wir schon aus der Spoilerwarnung eigentlich schon wieder raus? Dann kann ich die Leute wieder entwarnen. Ja, insofern noch nicht ganz, als dass ich noch kurz sagen möchte, dass der Film halt im Endeffekt darauf hinausläuft, dass alle möglichen Varianten von einem kopierten Mensch drin sind. Also das heißt, okay, wie gesagt, der Doppelgänger, ne? Der Schauspieler, der Doppelgänger oder ein Klon oder. Aber zu viel möchte ich an der Stelle nicht verraten. Okay, das heißt also, nur damit ich es für mich verstehe, Magier heißt in dem Fall auch, es sind Leute, die Zaubertricks vorführen und nicht richtige Magier wie bei Harry Potter. Ja, also die sind keine echten Magier, das sind Illusionisten, richtig. Okay, okay. Das heißt also, es geht wirklich so David Copperfield-mäßig darum, wer kann die Sachen viel cooler verschwinden lassen. Weil ich mir so ein Battle zwischen so zwei Zauberern oder Magiern immer schwer vorstellen kann, weil irgendwann hat man auch die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Ja, oder was auch immer David Copperfield gemacht hat. Genau. Nee, worum geht's denn eigentlich dabei, wer einfach berühmter ist sozusagen, wer die Leute mehr erreicht? Ja, wer die bessere Nummer hat, ne? Im Endeffekt. Okay. Wer den bewegten Mann glaubhaft rüberbringt. Aber es geht natürlich auch immer so ein bisschen um die Ehre. Also die beiden sind halt mit Herzblut dabei. Und es geht so ein bisschen um die Ehre. Wer ist der Bessere? Versteht man die Tricks, die der andere macht? Kommt man dahinter? Und so weiter und so fort. Okay. Klingt eigentlich ganz interessant. Wem würdest du den Film empfehlen? Dir. Also Spoiler waren übrigens zu Ende. Wen würdest du den Film empfehlen? Mir also. Noch irgendjemanden außer mir, dann hast du nur einen weiteren dazu gewonnen. Wenn allen anderen, die auch Fight Club gucken wollen. Diese Fehlerei, guckt ihn euch an, er ist klasse. Also. Ja, also kann ja auch sein, dass du sagst, Leute, die Bibi und Tina geguckt haben, sollen sich den Film auf jeden Fall auch antun. Kam da nicht auch ein Magier drin vor? Nee, keine Ahnung. Bei Bibi und Tina gibt's keine Magier, da gibt's, gibt's Hexen. Da gibt's nur Pferde. Also wirklich. Und Hexen. Na gut, also empfehlenswert der Film für alle, die so ein bisschen auf trotz logischer Erklärung ein bisschen was Übernatürliches erwarten wollen. Ja. Und weil das kommt vor. Und die einfach so ein bisschen miträtseln wollen. Der Film funktioniert halt wieder so, wie viele Filme von Christopher Nolan übrigens. Ist der Film von dem? Ja. Funktioniert er auf mehreren Zeitebenen diesmal. Wow, ein Film mit Christian Bale und Christopher Nolan. Woo. Und Michael Caine. Ja, und Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman war hier die Ausnahme jetzt. Er hat da auch Krallen. Scarlett Johansson. Oh, nackt? Nein. Ich gehe gerade die Liste durch, warum ich mir den Film angucken sollte. Oh Mann, ey. Ja gut, nee, habe ich verstanden. Also gut, ne, wenn es ist im Endeffekt so, wie wir bei den News ja hatten, wenn man erstmal hört, dass Christopher Nolan mit Christian Bale einen Film gemacht hat, denkt man sich so, ach so, Mensch, Überraschung. Aber das ist ein ganz anderer Film. Es ist nicht Batman. Nein, das ist kein Batman. Kommt eine Trompete nicht drin vor, die Möp macht? Nein, weil der Film spielt in einem anderen Jahrhundert. Da gab es kein Möp. Es spielt in einem anderen, aber es gab doch damals auch schon Trompeten. Können wir das Thema wechseln? Gut, nee. Ich glaube, du nimmst mich hier nicht ernst, Basti. Doch, ich nehme mich an. Ich wollte nur ein paar Nachfragen stellen. Aber wir können dem Steffen jetzt mal symbolisch gratulieren. Er hat gerade seine erste Empfehlung durchgebracht. Ich habe ihn jetzt so lange dazu gezwungen. Er hat einen Personenkreis rausgefunden, der diesen Film wirklich gucken will. War doch gar nicht so schwer, Steffen. Hast du voll gut gemacht, Duzi. Ein Feiner. Ist ein ganz feiner. Solange nicht mit dem Schwänzchen wedelst, ist alles in Ordnung. Deswegen gehen wir jetzt aber auch in einen ganz anderen Themenbereich. Genau, dieser Themenbereich ist nämlich total korrekt, den der Steffen gerade ganz dezent anspricht mit seiner Husterei. Ja. Denn wir gehen jetzt wieder in den Games-Bereich. Wir kommen von der Zauber und Magie zu etwas eher, na, wie soll ich sagen, eher etwas bodenständigerem, aber auch was eine gewisse Magie in sich birgt, nämlich die Magie, Millionen von Menschen umzubringen. It's magic. Es geht hier um Viren, Bakterien. Es geht hier um nichts anderes als Plug Inc., dem Spiel. Und der Steffen hat dieses Spiel mal vorgeschlagen. Steffen, warum denn gerade das Spiel? Dieses lebensbejahende, super geile Spiel. Weil ich da ganz viele Menschen auf einmal ausrotten kann. Oh, ich muss kurz weg. Ja, nein, was in so Nerds vorgeht abends. Warum habe ich das Spiel empfohlen? Weil du das auch gespielt hast. Weil wir da beide drüber reden können. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe es auch gespielt und er hat schon wieder dieses böse Wort empfehlen in den Mund genommen. Ich will erstmal kurz erklären, worum es geht. Ich weiß, dass du was sagen wolltest. Es geht um ein ganz einfaches Spielprinzip. Man hat nämlich den Dirke Weltatlas genommen und hat daraus eine Karte abfotografiert. Und auf dieser Karte ist nichts anderes als wirklich die Welt zu sehen. Das ist jetzt das Spannende daran. Ja. Man fängt an, ein Land anzutippen und dieses Land wird dann infiziert. Genau, und wenn, ja, Steffen versucht mich gerade mit seinem Daumen zu infizieren. Hat funktioniert, ich bin dreckig. Auf jeden Fall ist es so, wenn man da den ersten angetippt hat, wird das mit einem roten Punkt signalisiert und dann verbreitet sich so eine typische, nehmen wir zum Beispiel eine Bakteriengrippe oder sowas, einfach weiter fort. Jetzt gibt es aber verschiedene Stellschrauben, mit der man diese Krankheit sozusagen weiterentwickeln kann. Was gibt's da für Stellschrauben, Steffen? Da gibt es natürlich die Art der Ausbreitung dieser Krankheit. Also das heißt, man kann sagen, soll sich über irgendwelche Vögel verbreiten oder über das Wasser oder über die Luft. Das ist natürlich das Typische, weil die gibt es überall. Vögel. Und so weiter und so fort. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, wie kräftig soll dieser Virus wirken? Was soll er alles auslösen? Welche Krankheiten, welche Symptome? Ja, genau. Du hattest gerade zwei X'e auf den Augen. Zwei X'e auf den Augen. Hat sich wieder der Smiley eingesetzt. Nein. Auf jeden Fall ist es so, dass bei diesem Spiel man auf jeden Fall nach wenn man diese Stellschrauben bedienen kann, auf jeden Fall das Tolle ist, wie man ansehen kann, wie sich diese Krankheit wirklich einfach weiterentwickeln. Am Anfang ist man nur ein roter kleiner Punkt und im Laufe der Zeit wird es eine riesig große rote Fläche, so als Indiz dafür, dass immer mehr Leute angesagt. Wie bist du denn auf das Spiel gekommen? Also ich meine, klar, ich habe es zwischendurch mal erwähnt, aber ab wann hast du das Spiel geholt? Also es war so ziemlich im Strudel des, war es das ersten oder des zweiten Planet der Affen-Films. Ja. Da wurde dieses Film, also als ich nach Planet der Affen im App Store gesucht habe, wurde dieses Spiel mit vorgeschlagen, weil es gibt auch eine Erweiterung dabei, die sagt, man kann jetzt die gesamte Menschheit quasi nicht ausrotten, sondern dumm machen, ja, und die Affen praktisch die Herrschaft erlangen zu lassen. Mhm. Ja, und diese Erweiterung hat mich dann im Grunde dazu gebracht, zu dem Spiel. Okay, ähnlich hat sich es bei mir verhalten wie mit den Zombies. Es gibt auch eine Zombie-Erweiterung, bei der man ähnlich auch die Zombies spielen kann. Also wie bei den Affen ähnlich kann man nachher sozusagen die Horde ein bisschen steuern. Das Lustige ist, es ist immer nur diese Weltkarte. Man bekommt aber durch diesen tollen Algorithmus dahinterher einfach das Gefühl, dass es ein gut ausbalanciertes Spiel ist. Man braucht nicht einfach immer nur supergeile Grafik. Manchmal reicht es auch einfach schon. Also natürlich, da fahren dann Schiffe und Flugzeuge drumherum, um so ein bisschen die Transportwege darzustellen. Aber man hat das Gefühl, man lernt etwas über die Seuchen selber. Auf der einen Seite hat man halt auch immer wieder dieses Feeling, ich muss das noch alles schaffen. Man hat so ein bisschen Zeitdruck, denn man wird auch von dem Heilungsprozess immer wieder eingeholt. Und dieser Heilungsprozess, ne, also normalerweise sind alles das, was du an Krankheitspunkten dazu verdienst, sind rote Blasen, die du zerplatzen lassen kannst und kriegst sie dann gut geschrieben. Und es gibt aber auch blaue Blasen, die stehen für die Heilung. Wenn die nicht weggetippt werden, dann kann es sein, dass irgendwann eine Krankheit geheilt ist und auf einen Schlag sind alle wieder gesund, was natürlich das Ende des Spiels bedeuten würde. Mhm. Und das ist natürlich nicht so doll, muss man einfach mal sagen. Ja, richtig. Man lernt in diesem Spiel auch einfach mal Länder zu hassen. Man lernt zum Beispiel diese Affen wollte ich gerade sagen, das ist ja England. England kann man auch relativ einfach infizieren. Ja. Aber so kalte Inselländer wie Grönland. Mhm. Grönland ist das Allerschlimmste. Wenn du Grönland nicht zu Anfang wirklich infizierst, also wenn du es nicht schnell hinkriegst, das zu infizieren, dann kann es gut sein, dass die ganze Welt blutrot ist von deiner gut zusammengebauten Seuche. Mhm. Nur Grönland ist noch schön im weihnachtlichen Weiß und hat noch lebende Tannenbäume und da steht ja nur einer rum, der infiziert ist. Aber in Grönland gibt's ja auch nur drei Menschen. Wie sollen die sich auch treffen? Ja, und du musst halt in dem Fall dann die Spezifikationen anpassen, in denen der Virus überlebt. Ne? Das kann man ja machen. Also es gibt zum Beispiel eine Wetterresistenz, oder Kalt-Warm-Resistenz, die kann man sich zusammenbauen, indem man erstmal warm, dann kalt, dann noch ein bisschen mehr wärmer, dann noch ein bisschen mehr kälter. Und dann irgendwann hat man halt eine Klimaresistenz, glaube ich, ne? Erschaffen. Genau. Also bei den Bakterien ist es zum Beispiel so, da kannst du neben diesen einzelnen Resistenzen dann auch eine allumfassende Resistenz bauen, wo du gegen alle Klimabedingungen. Das sind halt so Spezialsachen. Das unterscheidet sich immer. Schnell hintereinander Resistenz. Resistenz. Hättest du nicht gedacht, ne? Ja, ich hab vorgeübt. Ich hab, man kann halt noch Szenarien dazu kaufen, wo man verschiedene Seuchen darstellt oder sonst irgendetwas. Die unterscheiden sich halt immer in ihren Spezialfähigkeiten so ein bisschen. Ist zum Beispiel total interessant, die Pest auch sowas zu spielen. Also von meiner Seite aus kann ich es auch wieder nur jedem ans Herz legen, weil es einfach mal ein bisschen was beibringt. Und das Schöne ist ja, es gibt von meiner Seite aus noch, das habe ich gespielt, eine weitere Empfehlung zu einer Sache, wo du nicht nur mehrere Menschen töten kannst, sondern wo du nur eine Person tötest, das ist nämlich Bio Inc. Das ist nämlich ein ähnliches Spiel, nur da geht's dann nur um einen Menschen und da geht's dann um Krankheiten, die einen als Einzelindividualperson betreffen. Das heißt, du kannst dann in verschiedenen Kategorien, ob nur Knochen, Blut oder sonst was, kannst du denjenigen halt auch versuchen umzubringen. In dem Fall dann nur eine Person. Ja. Genau. Das ist das dazu. Das kenne ich noch nicht. Plug Inc., was war der schönste Moment bei dir, als du Plug Inc. gespielt hast? Gab's mal so ein Level, wo du gesagt hast, so, ach ja, geil, jetzt habe ich aber die Grönländer so richtig einen in die Fresse gedrückt. Ja, das war das Level, als ich gedacht habe, ah ja, geil, jetzt hast du aber den Grönländer so richtig eins in die Fresse gedrückt. Ja, ich merke schon, meine Interviewfragen lohnen sich total. Der Steffen. Mensch. Apropos Interviewfragen. Ja. Das ist auch gerade ein gutes Stichwort, denn wir wollen auch mit Etage 13 Leute erreichen, die im Nerd-Bereich sozusagen da sind, da wir natürlich noch gar keine Sau kennen und jetzt gerade mit diesem Etage 13 Ding andere Leute kennenlernen wollen, wollen wir den Leuten so einen kleinen Einblick geben, wie wir auch auf uns vorstellen, Interviews zu geben. Du kennst das Problem, Steffen, ne? Du bist ja ein weitaus bekannter Star in Richtung Offenbach und Offenbach hat nicht viele Stars außer Haftbefehl. Kleine Anekdote dazu, der Steffen weiß, wo der Haftbefehl zum Friseur geht. Siehst du? Sind nicht viele, weil die anderen beiden, also aber die sind weggezogen. Die anderen beiden kenne ich nicht. Also Olli Dittrich kennst du nicht? Smudo, ist das so ein Joghurt? Auf jeden Fall egal. Smudo ist von Fantastischen Vieren. Ja, genau. Und es gibt noch den, der so Stein werden kann und Feuer, aber wir wollten ja nicht über Comics sprechen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Steffen, wir machen das jetzt mit dem Steffen einfach mal durch. Der Steffen kennt das. Es gibt so Interviewsituationen, da ist man, wird man durchgereicht von 1Live, dann zu RTL und man kriegt immer diese tollen Fragen gestellt wie: Hey, wie ist es denn so als Künstler? Woher kriegst du denn deine Ideen, Steffen? Und der Steffen sagt dann immer nur so: Ja, bla bla, meine Ideen, die kriege ich beim Kacken, dann kommen die einfach wie ein Blitz beim Scheißen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Total also larifarisch. Eigentlich immer, ne? Ja. Siehste? War mir übrigens auch früher immer so gewesen. Immer wenn ich auf Klo war, ist mir die beste Idee gekommen. Neben dem auf Klo gehen. Ich habe dann ein kleines Spiel entwickelt, womit ich unseren Leuten, die zum Interview sind, alles ein bisschen vereinfache. Wir spielen das jetzt mal ein bisschen durch. Das Spiel heißt das Ja-Nein-Ja-Nein-Ja-Nein-Ja-Spiel. Mhm. So oft nacheinander. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt Ja und Nein gesagt habe. Es funktioniert folgendermaßen. Wir gucken mal, wie weit ich das mit dir spielen kann. Ich werde dir jetzt immer eine Frage stellen, Steffen. Und solange du Ja sagst, werde ich weiterfragen. Sobald aber ein Nein kommt, wir spielen die kurze Version, weil wenn wir einen Interviewgast haben, wird's natürlich, mache ich es ein bisschen entschärfter. Wenn du Nein sagst, dann ist das Interview sozusagen beendet. Bitte ist natürlich, dass du auch wahrheitsgemäß antwortest, weil wenn ich dich jetzt frage, bist du ein Mann, du sagst Nein. Dann weiß ich nicht, ob ich dir da glauben kann oder du das möchtest. Gut, lieber Steffen, dann fangen wir doch mal an. Also du brauchst nur mit Ja und Nein. Ich werde dich natürlich noch ein bisschen was weitergehen, fragen, wie zum Beispiel, wann kommen dir die besten Ideen? Aber ich fange erst mal an. Dann sage ich auch Steffen. Ja. ich frage dich, bist du im Hauptberuf Konstrukteur? Ja. Ja. Kommst du aus Offenbach? Wohnst du jetzt in Offenbach? Ja. Kommst du ursprünglich aber von drüben? Ja. Ja. Woher da, wenn ich fragen darf? Ich weiß, das ist keine Ja- oder Nein-Frage, einfach nur mal als Zusatzfrage. Ja. Ja. Ja, er kommt aus Ja. Das ist schön. aus welchem Ort kommst du genau? Ich komme aus einem kleinen Ort, dessen Namen ich jetzt aus Jugendschutzgründen lieber nicht sage. Ach so. Weil der klingt so ähnlich wie das männliche Geschlechtsteil. Und ist in der Nähe von Chemnitz. Jetzt sind wir interessiert. Das wollen unsere Penig. Hörer wissen. Der heißt Penis! Penig mit G hinten. Penig. So, und da die Sachsen aber alles Penisch aussprechen. Ne? Klingt's wie Penis. Ähnlich. Okay, das hätte ich wirklich nicht fragen sollen. Du hast eine Freundin. Ja, siehste, wusste ich doch. Du hast eine Freundin, habe ich gefragt, da hast du natürlich Ja gesagt. Hast du mit Freunden zusammen ein Green Lantern-Drehbuch gebastelt? Ja. Mhm. Wie kamst du denn auf die Idee? Wir Beim haben Scheißen. Richtig. Nein, wir haben damals in einem Forum zusammengesessen und haben uns überlegt, wer könnte denn Green Lantern am besten spielen. Also wir haben praktisch so eine Art interaktives Casting gemacht. Und dann, als wir die Darsteller mehr oder weniger hatten, haben wir dann gesagt, naja, jetzt können wir auch eigentlich anfangen, ein Drehbuch zu schreiben. Und so ist das dann zustande gekommen. Okay. Deine beiden Lieblingsfiguren fangen mit G an. Ja. Das wären, ich glaube, eine haben wir heute schon gehört. Ich glaube, beide haben wir schon gehört, aber ja. Sagst du nochmal. Goofy und Green Lantern. Siehste. Du besuchst in unregelmäßigen Abständen die Comic-Action in Essen. In unregelmäßigen Abständen, ja. Ja. Jetzt kommt eine Frage, da war ich mir nicht sicher, da spekuliere ich. Du hast schon mal in deinem Leben an einer Zigarette gezogen. Ja. Ah, Glück gehabt, da habe ich echt Angst. du betreibst einen Comic-Podcast namens Comic-Cookies. Ja. Ja. Wieder eine Frage, ich spekuliere. Du hattest deine Haare schon mal blond. Ja, gibt's sogar Fotos. Krass. Ja gut, wenn ich, du bist nach Offenbach gezogen, muss ich ja, glaube ich, in dem Fall auch schon selber mit Ja beantworten, weil du ja von drüben kommst. Wieder eine Frage. Du warst schon mal in der Türkei im Urlaub. Nein. Damit wäre das Interview beendet. Bei der habe ich nämlich gedacht, ich glaube, du warst nicht in der Türkei im Urlaub. Und so würde es dann funktionieren. Wir würden unserem Interviewgast es so einfach wie möglich machen, indem wir ihn einfach stalken. Was jetzt beim Steffen auch gemacht haben. Fragen gehabt, wenn ich gesagt hätte, ja. Ich hatte lustigerweise gar keine Fragen mehr. Ich hätte jetzt keine Frage mehr gehabt. Ich habe darauf spekuliert, dass du noch nicht in der Türkei im Urlaub warst. Aber ihr hört das Prinzip, liebe Hörer. Wenn ihr bei uns mal was über Nerd-Themen sprechen wollt, wir werden natürlich mit dem Gast nachher auch noch den üppigen Harifari machen, wie, ne, was machst denn du so? Willst du nicht noch irgendeine CD verkaufen? Bla bla bla. Aber im Grunde genommen, wie heißt denn dein neues Buch, Basti? Mein neues Buch? Apokalypse auf dem Anrufbeantworter, kein Abnehmer, jetzt im Handel. wollen wir es natürlich den Leuten so leicht wie möglich machen und wir haben vielleicht noch ein paar andere innovative Sachen, weil wir sind gelangweilt von den ganzen Standard 0815 Fragerunden Spielen, die man so im Radio und TV hört. Ich bin gespannt, wenn Steffen bei der nächsten Ausgabe dann an mich rankommt, weil über mich ist ganz schwer was rauszufinden. Ich habe ja nicht ein offenliegendes Buch. Nein, ich bin ja sehr bei meinem Privatleben, also da schotte ich ja alles ab. Ich muss noch mal schnell ein paar Sachen löschen. Moment. Auf jeden Fall, Steffen, ich muss es jetzt leider sagen, das Jahr hat angefangen und wir gehen schon zu Ende. Das ist langsam schon das Ende unseres gemütlichen kleinen Etagen-Podcasts, denn wir haben diese... Ich bin immer noch im Jahr und Nein spielen, ja. denn wir haben diese Etage 13 immer nur für eine Stunde gebietet. Danach kommen dann wieder die Leute von der Versicherung und machen wieder einen Puff draus. dementsprechend, wie hat's dir gefallen? Wie hat die Sendung bis jetzt gefallen, Steffen? Um mal eine Standardfrage zu bringen. Ja. Ja, sehr gut, Steffen. Sehr das gut. Freut mich. Doch, sehr gut. Also ich genau. Finde, es macht Spaß. Okay, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Wir werden versuchen, monatlich für euch ein bisschen was über Filme, Spiele, Gadgets, sonst irgendetwas zu reden, was uns gerade so in den Weg kommt. TV-Serien, was ist in der Welt gerade so los, alles. Über alles das können wir hier in Etage 13 reden und wir freuen uns auf euch. Denn, Boulevardzeitschriften. Boulevardzeitschriften, gibt ja auch so viel Auswahl. wenn ihr also Lust habt, bei uns dabei zu sein, dann würden wir am Ende der Folge halt auch ein bisschen ein kleines Interview mit euch führen. Wir freuen uns auf jeden, der was zu sagen hat über seine ganz eigenen Vorlieben. Ob er nun lieber im Fight Club die Penisse gesehen hat, ob er sich an Seife aufgegeilt hat. Das sind alles so Fragen, die interessieren Steffen und mich brennend unter den Fingernägeln. Und Steffen, die letzten Worte gebühren wie immer dir, bevor ich hier aus meinem Monolog nicht mehr aufhöre. Lieber Steffen, womit möchtest du diese Sendung, mit welchem Statement möchtest du sie gerne beenden? Also ich wünsche uns ich wünsche den anderthalb Hörern, die das jetzt gehört haben hier, oder den halben Hörern, keine Ahnung, wie viel das jetzt wirklich sind, erstmal einen gesunden und guten Start ins neue Jahr, auf ein besseres Jahr vor allem, ne? Zum Thema Fuck You 2014. Ne? Richtig. Und von daher hoffe ich, dass uns da nicht mehr ganz so viel bevorsteht in dem nächsten Jahr und freue mich auf ein weiteres lustiges Jahr. Das hätte auch eine Grußkarte von meiner Oma sein können. Wir wünschen euch allen viel neues Jahr. Wir wünschen euch allen alles Gute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von der Etage 13 und sagen gleichzeitig Tschüss. Tschüss. Sie verlassen Etage 13.